Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Gefühle zeigen. Emotionen und Musik in den 80er Jahren. Am Mikrofon Thomas Elbern. Eine der außergewöhnlichsten Bands im England der 80er war das Duo The Associates. Sie hat mit ihrem Song Party Fierce sogar Charterfolg, aber das Bestehen der beiden kreativen Köpfe Alan Rankin und Sänger Billy McKenzie war von kurzer Dauer. Interessant ist, dass ihre gemeinsamen Alben selbst heute noch nicht antiquiert wirken, sondern immer noch irgendwie modern und das über 30 Jahre nach Erscheinen. Die Associates waren eine der emotionalen Bands der 80er. Ganz im Gegensatz zur rotzigen Punk-Attitüde oder der kälteren Strömung des späteren New Wave haben Bands gerade aus England in den 80ern auf Gefühle zeigen gesetzt. Und darum geht es im heutigen Soundcheck. Die Associates haben mit The Affectionate Punch den Anfang gemacht. Es folgen die deutlich bekannteren The Smiths, deren Debüt von 84 schon so eine Ode an die Emotionen war, was wohl auch an dem charismatischen Sänger Morrissey lag. Hören wir Real Around the Fountain. It's time the tale were told of how you Die britische Band Japan hat von Anfang an ein klares Konzept verfolgt, was Anfang der 80er einmalig war. Eine englische Band, die sich Japan nennt und in ihrem Image sich auch sehr an japanischer Kultur orientierte. Die markante Stimme von Sänger David Sylvian, der buntlose Bass von Mick Kahn und die Synthesizer-Elemente machten den Sound von Japan so speziell. Und noch viele Jahre nach Auflösung der Band wirkte ihre Musik immer noch sehr inspirierend auf kommende Generationen. Vor allem das kammermusikartige Stück Ghosts. When the room is quiet, the daylight almost gone, it seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain, it never stops, and I've no particular place to go. Just when I think I'm winning, when I've broken every every door, the ghost of my life, the wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghost of my life, the wilder than Eigentlich waren The Damned eine Punkband und dank ihres Gitarristen Captain Sensible gab es immer mal wieder Ausflüge in die Welt der Popmusik. Mit dem Album Phantasmagoria ging die Londoner Band dann ganz bewusst in die Gothic-Pop-Richtung. Ein Song auf diesem Album ist Shadow of Love, eine Art augenzwinkernde Ballade und im Nachhinein ein tolles Stück, das die emotionale Seite der 80er so speziell machte. The Damned hatten 1985, als das Album erschien, einen Vertrag mit einer größeren Plattenfirma und wollten nun in die Charts. Hat leider mit diesem Song nicht geklappt. Ich persönlich hätte mir den Stil der Band so weiter gewünscht. The hour is late and Susie and the Banshees, in den frühen 80ern noch klar vom Punk beeinflusst, im Laufe ihrer Karriere immer songbetonter und auch emotionaler geworden. Die Grand Madame des New Wave hat es dann mit dem Song Fireworks vorgemacht. Große Gefühle, toll inszeniert und doch nicht prätentiös. Es ist heute noch toll, diese Songperlen von Susie zu hören. Als die New Romantic Welle in den 80ern aufkam, waren sie mittendrin. Dabei war es melancholischer Akustikpop, der den Nagel der Band Lotus Eaters aus Liverpool auf den Kopf traf. Mit First Picture of You gelang der Band sogar ein kleiner Hit. Doch das ganze Debüt, das Anfang der 80er erschien, ist voller kleiner Hymnen mit und war so eine Art Gegenpol zur oft nihilistischen Musik des New Wave. Hören wir First Picture of You. Hier sind die Lotus Eaters. Flowing love, spread the calm to meet the others. Pleasure fills with love till dawn. It's warm in and out. The call for sacred hours. There's a chant of newborn sin. To see, no, I believe in what I The Pale Fountains waren eine Band aus Liverpool, die sich im Gegensatz zu vielen damaligen New Wave Bands nicht an irgendwelchen Underground Bands orientiert hat, sondern an Easy Listening Meistern wie Burt Bacharach oder den Walker Brothers. Große emotionale Songs sollten es sein und damit ist ihr Debüt Pacific Street von 1984 auch wirklich voll. Wir hörten den Song Reach. Ich habe sie mal aus der Versenkung geholt, die amerikanischen Band Apart, die mal einen kurzen Einstand beim belgischen Cramp Disc Label oder beim deutschen Eigelstein Vertrieb hatten. Man kann ihr Album und ihre EP nur noch mit viel Glück bekommen. Seinerzeit, also 1983, als sie rauskam, war die Band wieder schnell in der Versenkung verschwunden. Eigentlich ziemlich zu Unrecht. Hören wir Band Apart mit Strainer. We'll be right back. Comcell Angels aus dem englischen Sheffield sind selbst dafür verantwortlich, dass ihre alten LPs wieder auf CD veröffentlicht worden sind. Ein Glück kann man doch so manche neuere Retro-Band wie The Bravery oder The Departure und unzählige andere Bands, können diese Bands den früheren Aufnahmen von der Comcell Angels kaum das Wasser reichen. Der typische 80er-Jahre-Weltschmerz wurde mit einer gehörigen Portion Gitarre- und Synthesizer-Klängen vermittelt. Zurück bleibt eine Art emotionales Statement, das gerade das damalige Lebensgefühl in der englischen Industriestadt vermittelt hat. Hören wir aus den frühen 80er-Jahren den Song Total War. Hier sind Comcell Angels. We talk nice to each other, and we listen when we have to. Maybe it's just overrated, maybe I'm just isolated. We walk the streets together, we walk the streets together. But you don't like my friends, die britischen Wild Beasts sind emotional innovativ und haben nebenbei eines der interessantesten Alben im letzten Jahr rausgebracht. Man muss nicht immer alte Smiths-Platten rauskramen und in der Vergangenheit schwelgen, wenn es um eine Musik geht, wie sie die Wild Swans oder die Wild Beasts zelebrieren. In England waren sie schon Top-20-Thema und bald auch im restlichen Europa eine angesagte Band. Dafür sorgt die unglaubliche Stimme von Sänger Hayden Thorpe schon ganz von alleine. Und es waren die Wild Beasts, die mich auf den Titel des heutigen Soundchecks gebracht haben. Mir kam ihr Sound so bekannt vor, obwohl es sich um eine aktuelle Band handelt. Deswegen bekommt diese Band im heutigen Soundcheck einen Sonderplatz emotionaler Musik der Jetztzeit, aber sie hätte auch genauso in den 80er erscheinen können. Hören wir Wild Beasts mit vom Album Smother mit Lion's Share. I find you hidden there, a veiled creature of the deep, wayfish as a widow and without sufficient sleep. Oh, what am I supposed to think? Do I pull you out or do I let you sink? I wait until you're woozy, I lay low until you're lame. I take you in my mouth like a lion takes his game. I love you all the more for every fault. Cause it's a terrible scare, but that's why the dark is there. See, you don't have to see what you can't bear, the lion's share. Längst in Vergessenheit geraten, Kissing the Pink aus England und Schottland. Sie hatten Anfang der 80er mit Big Man Restless einen kleinen Hit zu finden auf ihrem Klasse-Album Naked, ein früher Versuch, Dance- und Popmusik zu verbinden und immer noch wesentlich inspirierter als vieles, was dann später in dieser Richtung erschien. Heute machen das Gruppen wie The Junior Boys zur Perfektion. Damals war das in dieser Form schon ziemlich neu. Hören wir The Last Film, hier sind Kissing the Pink. Thank you. Im Untergrund tummelte sich in den 80ern zahllose Projekte. Man darf nicht vergessen, dass man damals schon dank Mehrspur-Bandmaschinen mit sich selbst spielen konnte. John White war so ein Musiker aus Sheffield, der auf frühen Bildern posiert wie ein Franz Kafka und seinen ganzen Weltschmerz in seinen Songs vertonte. Es gab einige Alben und Singles, davon ist Anyone For Me mit diesem Song hier. UV Pop, so nennt sich sein Projekt, und Wild on White. Einer der emotionalsten und auch erfolgreichsten Synthie-Pop-Songs der 80er war die Ballade Small Town Boy von Bronski Beat. Die hören wir noch bis zu den Nachrichten. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.